My painting will have to tell many stories. Mein Bild wird viele Geschichten erzählen müssen. It should be large enough to hold everything. Everything, all the people. Es muss groß genug sein, um alles aufnehmen zu können, sagt Peter Brögel, alias Rutger Hauer, in Lech Majewskis betörendem Film Die Mühle und das Kreuz. 1564 schuf Peter Brögel der Ältere die Kreuztragung Christi. Heute hängt das Gemälde im Kunsthistorischen Museum in Wien. Jesu Gang zur Kreuzigung zeichnet Brögel allerdings nicht in Palästina, sondern vor dem Hintergrund einer Stadt in Flandern im 16. Jahrhundert. Außerdem malte der Künstler Jesu Leiden nicht als klassische Passionsgeschichte, sondern bettete sie ein in das Leben der Menschen im 16. Jahrhundert, die einen auf den Feldern, die anderen auf ihren Höfen oder auf dem Weg zum Markt. In seinem Film »Die Mühle und das Kreuz« erweckt der Maler, Schriftsteller und Filmemacher Lech Majewski Brögels Gemälde mit modernster Film- und Computertechnologie in gewisser Weise zum Leben. Eine filmische Adaption, in der sich Schichten überlagern, in der sich ein riesiger zweidimensionaler Hintergrund, gemalt von Majewski selbst, mit verschiedenen computeranimierten Hintergründen mischt, die ihrerseits als Basis für Filmsequenzen dienen, in denen die Schauspieler in den Kostümen des 16. Jahrhunderts agieren. Und schließlich als drittes Element reale, gefilmte Landschaften, die denen aus Brögels Gemälde ähneln. Zu hören, außer dem Soundtrack, ab und zu ein Satz von Brögel oder seinem Mäzen. When the painting is done, you may have it. Ansonsten sehen wir eine düstere, gewalttätige Welt, fernab jeder Erlösung, die die Passionsgeschichte ansonsten verheißt. Doch was sich hier technisch kompliziert anhört, wirkt im Film organisch. Und die Mühle und das Kreuz wird nicht zum Historienfilm, sondern zum faszinierenden Eintritt in ein Gemälde. Die Mühle und das Kreuz von Lech Majewski, herausragend. Die Welt ist düster im belgischen Film. Der Eindruck hat sich mittels dieses harten Realismus der Dardenne-Brüder in Filmen wie Lornas Schweigen in unserem Bildergedächtnis eingegraben. Und man kann nicht gerade behaupten, dass Michael R. Roskams Film Bullhead an diesem Grundeindruck etwas ändern würde. Roskam erzählt die Geschichte des jungen Rinderzüchters Jackie, der mit illegalen Hormonen dealt. Aufgrund einer Geschichte in seiner Jugend, die in Bullhead lange im Verborgenen bleibt, pumpt sich Jackie selber mit Testosteronen voll. Er ist in gewisser Weise, wie die Tiere, die er mit den Medikamenten quält, selbst ein Gemästeter, ein Gequälter. Eines Tages kommt Jackie in Kontakt mit einem Freund aus jenen dunklen Jugendtagen. In düsteren, ausgelaugten Bildern erzählt der Belgier Michael R. Roskam in seinem Kinodebüt eine verstörende Geschichte über Freundschaft und ihr Nicht-Gelingen und über das Schicksal, das die Menschen wie an Marionettenfäden hin und her wirft. Bullhead von Michael R. Roskam, bei uns im Original mit deutschen Untertiteln im Kino, empfehlenswert. Hallo. Am Ende ruft Hanna in die verlorene Zeit Tomasz an. So findet sie den Mann wieder, den sie liebte, mit dem zusammen ihr die Flucht aus dem KZ gelang, sie deutsche Jüdin, er polnischer Widerstandskämpfer. Die beiden Liebenden werden in den Kriegswirren getrennt, bis Hanna, inzwischen in New York verheiratet, Tomasz zufällig in einer Fernsehsendung sieht, 30 Jahre später. Er hört ihr on TV. Speak in English very well. I think better than German. Das ist das Thema von Anna Justichs Film »Die verlorene Zeit«. Die erledigt geglaubte, verdrängte Vergangenheit steigt wieder ins Bewusstsein. So wie Hannah, als ältere Frau von Dagmar Manzel, als Junge von Alice Dwyer gespielt, es sagt. I thought I was finished with the past done, but you're never done. Die großen Debatten über die Filmfähigkeit des Holocausts sind geführt. Geschichten wie die von Hannah, selbstverständlicher Bestandteil unserer Kino- und TV-Unterhaltung, Mainstream inzwischen. Die Selbstverständlichkeit, mit der ein Film wie »Die verlorene Zeit« KZ-Szenen inszeniert, das Nicht-Darstellbare in Bilder packt, stört nur noch wenige. Was an Filmen wie diesem jedoch schlicht langweilt, das ist die öde Rückblendendramaturgie. Im Prinzip nichts anderes als ein Hin- und Herhopsen zwischen den Zeiten, hier Zweiter Weltkrieg, da die 1970er Jahre. Aber auch das ist, wie jüngst bei Hans Steinbichlers »Das Blaue vom Himmel«, inzwischen standardisierter Vergangenheitskonsum, der sich als Bewältigung ausgibt. Die verlorene Zeit von Anna Justice enttäuschend.